haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das zweite Standbein. Wieder einmal standen die Feiertage vor der Tür. Die Menschen kauften jede Menge unnützes Zeugs und jammerten gleichzeitig darüber, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger wurde, noch mehr unnützes Zeugs zu finden. Mein neuer Klient hieß Wacker und er wohnte in einer kleinen Wohnung, die er mit unzähligen Büchern teilte. »Ich habe kein einziges dieser Bücher gelesen. Ich kann mit Büchern nichts anfangen, aber sie sind ideal zur Schalldämmung. Bevor ich die Bücherbahn hinstellte, hörte ich meinen Nachbarn schmatzen, wenn er in seinem Wohnzimmer eine Pizza verdrückte. Jetzt ist es ruhig.« »Dafür ist es staubig.« »Das ist tatsächlich ein Problem. Vielleicht leiste ich mir im neuen Jahr eine Putzfrau. Kennen Sie eine, die gut und günstig ist und keine Fragen stellt?« »Vor welchen Fragen fürchten Sie sich?« »In meinen eigenen vier Wänden möchte ich meine Ruhe haben. Seit meine Frau mich verlassen hat, lebe ich allein. Sind Sie auch alleinstehend?« »Deswegen bin ich nicht hier.« »Gut. Kommen wir zur Sache. Ich werde erpresst.« »Das ist ein guter Grund, um die Polizei einzuschalten.« »Ja, es ist keine große Sache, aber sie ist ärgerlich.« »Was hat man gegen Sie in der Hand?« »Fotos. Kompromittierende Fotos.« »Kompromittierende Fotos eines Junggesellen?« »Na, nichts Sexuelles. Auf den Fotos sieht man, wie ich eine Zigarette rauche.« »Und damit kann man heutzutage jemand erpressen?« »Ich habe 30 Jahre lang geraucht. Bis vor einem Jahr. Da hörte ich auf und das hat mir einen lukrativen Werbevertrag eingebracht. Jeder kann es schaffen, lautet das Motto. Und ich bin das positive Beispiel. 30 Jahre Qualm und von einem Tag auf den anderen ausgequalmt. In Wirklichkeit aber rauchen Sie weiterhin heimlich und das hat jemand fotografiert. Das Foto entstand vor 3 Wochen, nachmittags in einem Park. Im Hintergrund sieht man ein Plakat, das für eine Veranstaltung wirbt, mit Datum. Darauf hätte ich achten sollen. Sie rauchen heimlich in Parks? Wo sollte ich sonst rauchen? Hier in der Wohnung kann ich nicht. Der Geruch würde auffallen. Wie viel möchte der Erpresser? 10.000 Franken. Das ist eine Menge Geld. Der Werbevertrag bringt mir 50.000 ein. Dafür muss ich etwa 40 Termine im Jahr wahrnehmen und über meine besiegte Nikotinsucht sprechen. Das ist mein zweites Standbein. Tatsächlich, aber haben Sie gar nie mit Rauchen aufgehört? Doch. Aber ab und zu habe ich einen Rückfall. Eine Zigarette. Ja gut, es waren vielleicht 20 oder 30 über das Jahr verteilt, aber das ist doch keine Sucht mehr. Leider steht in meinem Vertrag, dass ich schadensersatzpflichtig werde bei einem Rückfall. Einmal davon abgesehen, dass ich mir die ganzen Nebeneinnahmen ans Bein streichen kann. Wer auch immer Sie erpresst, er weiß von dem Werbevertrag und er hat Sie vermutlich beobachtet. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich wüsste nicht, wer es sein könnte. In dem Park waren nicht viele Menschen. Jemand, den ich kenne, wäre mir aufgefallen. Wann und wie sollen Sie das Geld übergeben? Ich soll es in dem Park in einer Plastiktüte auf einer Parkbank deponieren. Nicht sehr originell. Sie kennen sich da besser aus als ich. Wenn ich bezahle, wird er es erneut versuchen? Das ist leicht verdientes Geld. Weshalb sollte er sich mit 10.000 begnügen, wenn er auch 20.000 holen könnte? Das sollen Sie verhindern. Wie stellen Sie sich das vor? Wenn wir den Erpresser fotografieren, dann haben wir etwas gegen ihn in der Hand. Sind Sie bereit, ihm die 10.000 zu überlassen? Ungern. Aber was soll ich sonst tun? Sie könnten es drauf ankommen lassen. Was hat der Erpresser davon, wenn er die Fotos veröffentlicht? Ich denke mal, eine Boulevardzeitung würde ihm ein Honorar dafür bezahlen. Aber kaum so viel, wie er bei Ihnen holen könnte. Ich habe mir das so überlegt. Ich deponiere das Geld, Sie setzen sich auf die Parkbank und warten. Falls er nicht kommt, stehen Sie auf und gehen weg. Wenn er dann kommt, fotografiere ich ihn und Sie folgen ihm. Er zeigte mir eine Skizze, auf der er den Ablauf aufgezeichnet hatte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass jeder gute Plan auch einen Plan B beinhalten sollte. Doch er starrte mich nur verdattert an. Am nächsten Tag wartete ich auf einer eisig kalten Parkbank auf den Erpresser. Vorerst aber setzte sich eine Frau zu mir. sollten hier verschwinden. Sie sprechen in Rätseln und ich bin ganz Ohr. Wir beide wissen, weshalb Sie hier sind. Wissen wir das? Und ich dachte, das läuft heutzutage so. Ein Mann setzt sich auf eine Parkbank, eine Frau setzt sich daneben und dann treiben sie es wild und heiß im kalten Park. So etwas mache ich nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Und jetzt? Wir könnten uns über das unendliche Universum unterhalten. Ich habe Sie gewarnt. Das ist richtig. Aber bevor ich nicht weiß, wovor Sie mich warnen, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ach, ich lasse mich auf keine Spielchen mehr ein. Das ist mir zu gefährlich. Ich sitze hier nur ein wenig rum. Die Luft in meinem Büro ist stickig und zudem treffe ich da selten auf geheimnisvolle Frauen, die mich warnen. Jetzt wäre noch Zeit. Überlegen Sie es sich gut. Wir könnten gemeinsam etwas trinken gehen. Sie können mich mal. Die Frau stapfte davon und ich spürte die Kälte, die vom Boden aufwärts meinen Körper abkühlte. Vergeblich versuchte ich, meinen Klienten ausfindig zu machen und auch vom Erpresser fehlte jede Spur. Nachdem ich frierend eine halbe Stunde ausgeharrt hatte, stand ich auf und ließ die Plastiktüte mit dem Geld auf der Parkbank liegen. Als ich wieder zurückkam, lag das Geld noch immer da. Sind Sie auch der Hektik der Vorweihnachtszeit entflohen? Ich liebe die Natur, die Kälte und den Schnee. Ja, der Schnee ist nicht in sich, das sagt mir mein Knie. Sagt Ihnen Ihr Knie auch, weshalb sich bei dieser Kälte alle Leute auf diese eine Parkbank setzen? Vielleicht wegen des Ausblicks. Man kann die Menschen beobachten, wie sie eilig durch die Straßen gehen. Ja, ich finde das beruhigt. Mich beruhigt nur ein Glas Whisky. Oh, Sie sind Alkoholiker. Ja, da könnte ich Ihnen eine Adresse vermitteln. Eine gemütliche Bar in der Gegend? Josef Hrbata. Er arbeitet mit Magneten und Niedrigstromimpulsen. Ja, das hilft auch gegen das Rauchen und Prüfungsangst. Und Sie vermitteln frierende Raucher an ihn? Das ist lukrativ. Ich erhalte eine Prämie. Ah. Ja, das ist mein zweites Standbein. Offenbar hat das jeder heutzutage. Jeder, nur ich bleibe einbeinig und bescheiden. Sehen Sie, die Raucher müssen in die Kälte raus. Und wenn es so richtig kalt ist, ja, dann sind Sie empfänglich für die Methode Hrbata. Ich bin nur empfänglich für ein Glas Whisky. Sie sollten mitkommen, danach sind Sie ein freier Mensch, glauben Sie mir. Als ich Herrn Hrbata kennenlernte, rauchte ich 30 Zigaretten am Tag, die ich mir kaum leisten konnte. Und jetzt sind Sie Nichtraucher? Nein, ich rauche noch immer 30 Zigaretten am Tag. Aber weil ich Herr Hrbata Klienten vermittle, kann ich mir die Zigaretten jetzt problemlos leisten. Bei Ihnen hat die Methode dennoch nichts genutzt. Doch, doch. Mental bin ich heute ein Nichtraucher. Mein Kopf ist frei. Nur meine Lunge hat das noch nicht ganz verstanden. Ja, die braucht noch ihre Zeit. Er redete weiter auf mich ein und versuchte mich von den Vorzügen des seltsamen Therapeuten zu überzeugen. Ich steckte die Plastiktüte ein und machte mich auf den Weg zu meinem Klienten. Dieser war in seiner geheizten Wohnung in ein Gespräch mit einem Angestellten der Stadt verwickelt. Üble Sache, Maloney. Wir haben eine Leiche gefunden. Und jetzt fragen Sie in der Stadt zufällig ausgewählte Personen, wie sie damit umgehen sollen. Die Polizei glaubt, dass ich etwas mit dem Toten zu tun habe. Er hat auf seinem Handy zuletzt zwei Nummern gewählt. Eine davon gehört zum Handy von Herrn Wacker. Das war eine falsche Verbindung. Das kommt ab und zu vor. Seit die Leute alle Nummern gespeichert haben, sind sie nicht mehr fähig, eine Nummer richtig einzutippen. Wurde der Mann ermordet oder ermitteln Sie auf gut Glück? Kaltblütig, Maloney. Zwei Schüsse in die Brust. Also so etwas würde ich nie machen. Ich ertrage keinen Lärm. Deshalb habe ich mir diese Bücherwand gekauft. Sie dämpft wunderbar. Wovon redet der Mann? Sie sollten sich um andere Dinge kümmern. Wer ist der Tote? Ein Privatdetektiv. Es trifft immer die falschen, Maloney. Mein Klient wurde immer nervöser, als er bemerkte, dass ich die Plastiktüte mit dem Geld in der Hand hielt. Der Polizist kümmerte sich nicht darum, er beschlagnahmte das Handy von Herrn Wacker und wies ihn an, die Stadt nicht zu verlassen. Der Tote hieß Kaspar Launisch und er gehörte zu jenen Privatdetektiven, die diesen Job nur machten, weil sie mit allem anderen bereits gescheitert waren. Sein Büro teilte er mit einer Frau, die für Hilfswerke Menschen anrief, um sie zu Spenden zu bewegen. Ich habe Kaspar kaum gekannt. Unsere Abmachung war, dass er das Büro nur nachts und am Wochenende benutzte. Und ich nur tagsüber. Montag bis Freitag. Das ist praktisch. Vielleicht sollte ich mein Büro auch untervermieten. Sie könnten Kaspars Platz einnehmen. Ein Computer und eine schnelle Internetverbindung sind in der Miete inbegriffen. Ja, mir genügt eine Kaffeemaschine und ein Schreibtisch. Damit kommen Sie über die Runden? Zumindest lebe ich noch und das unterscheidet mich von Kollegen wie launisch. Lustiger Name, nicht? Ja. Dabei war er nicht launisch. Er war immer schlecht drauf. Darauf konnte man sich verlassen. Weil das Geschäft schlecht lief oder weil die Welt schlecht zu ihm war? Ach, Kaspar brauchte dringend Geld, deshalb nahm er jeden Auftrag an. Kann ich mir seine Aufträge ansehen? Die sind alle im Computer und den hat seine Freundin mitgenommen. Ich dachte, Sie teilen sich den Computer mit ihm. Nur das Büro. An meinem Computer lasse ich niemanden ran. Weshalb wurde der Computer nicht von der Polizei abgeholt? Seine Freundin war schneller. Sie ist heute früh um 7 aufgetaucht und hat ihn mitgenommen. Um 7:30 klingelte die Polizei. Wie heißt die Freundin und wo finde ich sie? Für welches Hilfswerk möchten Sie 200 Franken spenden? Für die Freunde von Philip Meloni. Ist das ein anerkanntes Hilfswerk? Nein, aber dafür wird jeder Rappen direkt weitergeleitet. Das geht nicht. Ich arbeite nur für anerkannte Hilfswerke. Spenden Sie, wem immer Sie möchten. Okay. Nelly Furgler. Offiziell ist sie hier in diesem Haus angemeldet. Inoffiziell aber lebt sie in einem besetzten Haus. Und Sie kennen die Adresse? Grünweller Straße 78. Ein Haus, das seit Monaten leer steht. Furgler gehört seit Jahren zu der Hausbesetzerszene. Und wie sieht die Hausbesetzerin aus? Unauffällig. Weder groß noch klein, weder hübsch noch hässlich. Nicht mal ihre Haarfarbe lässt sich genau definieren. Die Beschreibung der jungen Frau war nicht sehr aufschlussreich. Viel aufschlussreicher war mein Besuch in dem besetzten Haus. Ein Typ, der so groß war wie ein Basketballer, ließ mich eintreten, nachdem ich ihm versicherte, dass ich kein Journalist bin. Journalisten lassen wir keiner mehr rein, auch solche, die es gut meinen. Die schreiben immer den gleichen Unsinn. Wir besetzen Häuser, weil es in dieser Stadt nicht genug bezahlbare Wohnungen gibt. Es wird gebaut wie verrückt und man liest überall, dass Wohnungen für den Mittelstand gebaut werden. Was aber ist mit den Leuten, die nur halb so viel verdienen wie der Mittelstand? Wem sagen Sie das? Ich kann mir auch nur ein kleines Büro leisten und wenn ich mir Ferien gönne, fahre ich 2 Straßen weiter in den Park. Genau so ist es. Diese Stadt gehört den Reichen und sie möchten unter sich bleiben. Suchen Sie ein Zimmer? Nicht direkt. Das ist gut, denn Sie passen nicht direkt in die Altersstruktur. Sie klingen wie ein Immobilienverwalter. Das bin ich auch in meinem Hauptberuf. Und nebenbei arbeiten Sie als Hausbesetzer. Ich vermittle nur zwischen den Besetzern und den Besitzern. Meine Provision ist aber bescheiden. Ein zweites Standbein sozusagen. Ja, wenn das Haupteinkommen nicht zum Überleben reicht, da muss man kreativ werden. Was ist mit Nelly Furgler? Ist sie auch kreativ? Nelly? Ja. Die hat sich mit einem Typen eingelassen, von dem sie besser die Finger gelassen hätte. So ein schmieriger Privatdetektiv. Nicht alle Privatdetektive sind schmierig. Aber der Typ war's. Ist ermordet worden. Die Nelly, das ist eine tolle Frau. Hat etwas Besseres verdient. Dann sollte ich mich um die junge Dame kümmern. Sie sind wahrscheinlich älter als mein Vater. Was wollen Sie von Nelly? Alter schützt vor Liebe nicht. Sie und Nelly? Genau genommen habe ich mich in Ihren Computer verliebt. Sie haben sicherlich schon davon gehört. Männer, die sich in Objekte verlieben. Ich denke Tag und Nacht an Nellys Festplatte. Soll ich sie holen? Die Festplatte. Nein, Nelly. Die hat mehr drauf als eine Festplatte. Tatsächlich erschien wenig später Nelly und nicht die Festplatte. Sie sah noch genauso aus wie am Nachmittag, als sie sich zu mir auf die Parkbank gesetzt hatte. Wenn er lästig wird, dann schmeiß ich ihn raus. Schon gut, mit dem Typen komme ich auch alleine klar. Unterschätzen Sie Meloni nicht. Sind Sie wegen Kaspar hier? Er ist ermordet worden und Sie haben seinen Computer vor dem Zugriff der Polizei gerettet. Na und? Sie waren nicht zufällig im Park und Sie haben sich nicht zufällig neben mich gesetzt. Ich wollte, dass Sie abhauen und das Geld wieder mitnehmen. Wir sollten uns unter 4 Augen unterhalten. Nichts da. Ich bleib hier. Er ist in Ordnung. Er wird nichts weiter erzählen. Ich mache alles, was du willst. Nicht jetzt, Julian. Ein Verehrer. Er wartet seit Jahren auf seine Chance, aber ich stehe nun mal auf zwielichtige Typen. Eines Tages wird dein Herz nur noch für mich schlagen. Für eine Herztransplantation sind Sie beide noch ein wenig jung. Er meint es gut. Zurück zur Parkbank. Sie wussten, dass ich 10.000 Franken dabei hatte. Kaspar hatte sie nicht mehr alle. Er hat Leute erpresst. Ehemalige Klienten und einen Typen, den er zufällig fotografiert hat. Als der Mann im Park rauchte. Am Abend sah er den Typen im Fernsehen. Werbeträger für eine Nichtraucherkampagne. Das ist leicht verdientes Geld, dachte er sich. Wen hat er sonst noch erpresst? Mindestens 3 seiner ehemaligen Klienten. Immer die gleiche Masche. Er erhielt den Auftrag herauszufinden, ob einer oder eine fremd geht. Wenn er Beweise hatte, erpresste er die Fremdgänger und erzählte den Auftraggebern, dass er keine Beweise für den Seitensprung gefunden hat. Ein alter Trick, der allerdings nur selten tödlich endet. Und das hat er auch geglaubt. Ich benötige die Namen seiner letzten Klienten. Alles gelöscht. Sie haben die Daten gelöscht? Da ist mir jemand zuvorgekommen. Oh. Kaspars Computer ist absolut clean. Nichts mehr drauf. Hat er ihn selber gelöscht? Möglich. Auch wenn es keinen großen Sinn ergibt. Vielleicht war er kurz davor, den ganz großen Coup zu landen. Davon hätte er mir erzählt. Weshalb waren Sie im Park? Ich wollte, dass Sie weggehen, dass das alles ein Ende hat. Ihr Freund hat nicht mich erpresst. Sie hatten das Geld dabei. Das war entscheidend. Und wo war Ihr Freund? Er ist nicht aufgetaucht. Vermutlich war er bereits tot. Für wen haben Sie die Geldübergabe gemacht? Vielleicht hat er Kaspar umgebracht. Je länger ich es mir überlegte, umso wahrscheinlicher erschien mir diese Möglichkeit. Als ich mich verabschiedete, begleitete mich der Basketballer nach draußen. Ich könnte für Sie arbeiten. Könnten Sie das? Nelly steht auf zwielichtige Typen, das hat sie doch gerade gesagt. Ich könnte für Sie den Mann fürs Grobe spielen. Sie schauen sich zu viele schlechte Fernsehserien an. Nur so stundenweise. Leute einschüchtern und ab und zu zuschlagen. Damit könnte ich bei Nelly einschlagen. Sie sollten sich ein anderes Objekt der Begierde suchen. Das habe ich schon versucht, aber es geht nicht. Ohne Nelly bin ich nur ein halber Mensch. Sie ist auch der einzige Grund, weshalb ich mich in dieser Besetzerszene aufhalte. Mental fühle ich mich eher den Besitzern zugetan. Mental bin ich schon lange woanders. Okay. Aber falls Sie mal einen Job für mich haben, bitte melden Sie sich, ja? Er reichte mir seine Karte. Ich fuhr zurück in mein Büro und dachte an meinen Klienten und seine 10.000 Gründe, Kaspar Launisch aus dem Weg zu schaffen. Mein Klient saß deprimiert in seiner Wohnung und wartete darauf, dass ihm der Werbevertrag gekündigt wurde. Es roch nach Rauch. Offenbar war er erneut rückfällig gekündigt wurde. Das macht mich fertig. Die Polizei glaubt ernsthaft, dass ich etwas mit dem Mord zu tun habe. Wo waren Sie, als ich im Park mit Ihrem Geld unterwegs war? Ich war da, aber dann bekam ich Angst. Es hätte so viel schieflaufen können, deshalb ging ich weg. Kaspar Launisch wurde vermutlich ermordet, während ich im Park war. Das bedeutet, dass Sie kein Alibi für die Tatzeit haben. Ja, könnten Sie mir nicht behilflich sein? Und Ihnen ein falsches Alibi geben? Ich habe den Mann nicht ermordet, auch wenn ich daran dachte. Aber so etwas liegt mir nicht. Launisch hat auch noch andere Leute erpresst. Dann gibt es mehr als einen Verdächtigen? Mhm. Darauf muss ich eine rauchen. Das sollten Sie sein lassen. Denken Sie an Ihr zweites Standbein. Möchten Sie es gegen ein Raucherbein eintauschen? Es klappt einfach nicht. Mhm. Normalerweise sollte man nach ein paar Monaten kein Verlangen mehr verspüren, aber bei mir ist das anders. Ich träume fast jede Nacht davon, eine Zigarette anzuzünden. Im Traum rauchen ist nicht schädlich. Glauben Sie, dass die Presse Wind bekommt von den Erpressungen? Nicht, wenn ich den Fall rasch aufkläre. Das würden Sie für mich tun? Wenn Sie mir dafür die Plastiktüte überlassen. Sie wollen 10.000 Franken Honorar, das ist unverschämt. Sind alle Privatdetektive so? Wir teilen uns den Betrag auf, je 5.000. Aber das Geld gehört mir schon. Sie wollten es einem Erpresser überlassen, bei mir ist es besser aufgehoben. Ja. Also gut, 5.000. Aber nur, wenn Sie den Mörder innerhalb 24 Stunden überführen. Wir reichten uns die Hand und besiegelten damit die Abmachung. Bei der Polizei schien niemand daran interessiert zu sein, den Fall innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Üble Sache, Maloney. Launisch wurde mit seiner eigenen Pistole erschossen. Wir haben sie in der Nähe des Tatortes gefunden, die Pistole. Und wo wurde Launisch erschossen? In seinem Wagen. Er hat ihn in der Nähe eines Parkes abgestellt. Der oder die Täter müssen zu ihm in den Wagen gestiegen sein und ihn aus nächster Nähe erschossen haben. Das würde darauf hindeuten, dass er seinen Mörder gekannt hat. Eine Frau hat sich bei uns gemeldet. Launisch soll versucht haben, sie zu erpressen. Wenn das stimmt, dann gibt es vermutlich mehr als einen möglichen Täter. Leider konnten wir Launischs Notebook bis jetzt nicht sicherstellen. Immerhin haben wir auf seinem Handy die Nummern mehrerer seiner Klienten gefunden. Dann ist der Wacker nur einer unter mehreren Tatverdächtigen. Wacker ist rätselhaft, weil Launisch nicht für ihn gearbeitet hat. Vielleicht war es tatsächlich eine falsche Verbindung. Wir überprüfen das anhand der Handydaten. Ihr Computer kann erkennen, ob ein Anruf richtig oder falsch war. Die Länge ist entscheidend, Maloney. Bei einer falschen Verbindung wird nicht lange gesprochen. Meist klärt sich der Irrtum nach ein paar Sekunden. Alle anderen Gespräche dauern mindestens 30 Sekunden. Das sind Erfahrungswerte. Ich habe darüber erst vor kurzem ein Buch gelesen. Menschliche Kommunikation im Wandel der Zeit. Vom Urlaut bis zur SMS. Viele SMS nähern sich den Urlauten wieder an. Jede Kommunikationsform entwickelt eine eigene Poesie und eigene Gesetze. Floskeln werden bei SMS weggelassen oder abgekürzt. K-U-T-G-W. K-U-T-G-W. Keep up the good work. Boah. Das ist Englisch, Maloney. Und heißt so viel wie weiter so. Und weshalb schreibt man nicht einfach weiter so? Na, weil das jeder verstehen würde. Sprache dient auch der Abgrenzung. Deshalb gibt es Fremdsprachen. Damit nicht jeder versteht, was der andere sagt. So fühlt man sich als Teil einer Gemeinschaft und alle anderen sind Ausländer. Sie sollten sich mehr für komplexe Zusammenhänge interessieren, Maloney. Da würde Ihnen das ein oder andere Licht aufgehen. Er zeigte auf die Deckenlampe und ich ging zurück ins Tageslicht. Nach einer Mahlzeit, die viel zu teuer und zu salzig war, fuhr ich zurück in mein Büro und freute mich auf eine gemütliche Stunde unter meinem Schreibtisch. Doch daraus wurde nichts. Nelly hat mir den Computer ihres Privatdetektivs geschenkt. Wird sie etwa doch schwach? Sie hat mir gesagt, dass ich nicht ihr Typ bin und dass ich mir keine Chancen mehr ausrechnen soll. Und was haben Sie ihr geantwortet? Dass ich ab sofort kein Hausbesetzer mehr bin. Daraufhin hat sie mich umarmt und mir das Notebook geschenkt. Und jetzt kommen Sie extra zu mir, um mir die freudige Mitteilung zu überbringen? Die Daten auf dem Notebook waren nur stümperhaft gelöscht. Nicht wirklich überschrieben. Ich konnte einige Daten wiederherstellen. Und was ist Ihnen dabei aufgefallen? Kaspar Launisch hat nicht nur seine Klienten erpresst. Das ist nichts Neues. Er hat eine Liste mit Konten abgespeichert. Er hatte mehrere Bankkonten. Etwa ein Dutzend Konten gehören gemeinnützigen Institutionen. Ein Konto gehört einer Institution, die sich Grüner Planet und Sauberes Wasser nennt. Über diese Gruppe findet man im Internet keine einzige Seite. Und was sagt uns das? Was man nicht im Internet findet, das existiert nicht. Ich google, also bin ich. Vielleicht hat er herausgefunden, wer hinter dieser Gruppe steckt und diese ebenfalls erpresst. Er gab mir einen Ausdruck der Kontodaten und ich entlöhnte ihn mit ein paar Scheinen. Am frühen Abend hatte ich den Polizisten davon überzeugt, dass es sich manchmal lohnt, den Feierabend hinauszuzögern. Murrend fuhr er mich zu Frau Degen. Im Namen aller gemeinnützigen Institutionen, Sie sind verhaftet auf der Stelle. Was soll das? Sie haben einen Teil der Spendengelder auf Ihr eigenes Konto überwiesen. Grüner Planet und sauberes Wasser. Das ist hinterhältig. Die Menschen spenden Gelder, weil sie etwas Gutes tun möchten. Ich lebe von der Hand in den Mund. Ich habe kein zweites Standbein. Bis vor einem Jahr arbeitete ich bei einer Bank und verdiente dreimal so viel. Heute verdiene ich gerade noch genug, um die Miete dieser Wohnung zu bezahlen. Sie könnten sich eine günstigere Wohnung mieten. Ich suche seit Monaten nach einer günstigeren Wohnung. Es ist hoffnungslos. Hoffnungslos ist nur das Leben gewisser Privatdetektive. Alle anderen haben Hoffnung. Ihr Bürokollege ist Ihnen auf die Schliche gekommen und hat Sie erpresst. Dieser Widerling wollte, dass ich ihm jederzeit zur Verfügung stehe. Er wollte kein Geld von Ihnen? Er wollte alles. Geld und Sex. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ihn loswerden. Sie hätten sich uns anvertrauen sollen. Ich habe bei der anonymen Polizeiauskunft angerufen. Und was hat man Ihnen da geraten? Man riet mir zu einer Grippeimpfung. Vielleicht haben Sie die falsche Nummer gewählt. Die anonyme Polizeiauskunft ist ein Pilotprojekt, Maloney. Bürgerinnen und Bürger können sich anonym der Polizei anvertrauen. Aus Kostengründen teilen wir die Büros mit den anonymen Alkoholikern. Mit der anonymen Impfauskunft. Er hat mir ein Ultimatum gestellt. Entweder gehe ich am Abend mit ihm in ein Hotel oder er verpfeift mich bei den Hilfswerken. Er hat Sie genötigt und erpresst. Das gibt mildernde Umstände. Ob diese Frau irgendwelche Umstände kriegt, wird sich noch weisen, Maloney. Vorerst aber kriegt sie eine neue Unterkunft. Eine, die sie sich problemlos leisten kann. Frau Degen wurde verhaftet und ich rief meinen Klienten an. Dieser wollte von unserer Abmachung nichts mehr wissen, da ihm der Werbevertrag gekündigt worden war und er 10.000 Franken Konventionalstrafe bezahlen musste. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das zweite Standbein.